Die Delegation des Verbandes koreanischer Studenten in japanischen Universitäten unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralpräsidiums des Verbandes, Lee Hong-yun, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verbeugte sich davor.